الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، طيب، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم. ملقى الله عز وجل دي أنسيا فزملت هات دس إيا أنس سزمن إن جنة الفردوس في جنات ونهر فزملت متن بستن دي شفة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أخي. طيب، ich möchte hier inshallah meine Geschwister noch einmal über eine ganz wichtige Sache erinnern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Al-Muslim achul Muslim. Al-Muslim achul Muslim. Der Muslim ist der Bruder des Muslims. Er lässt ihm nicht im Stich und überlässt ihm nicht seinen Feind. Auch كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم. Er lässt ihm nicht im Stich. Ist das so, dass wir tatsächlich diesen Hadith verwirklicht haben? Halten wir uns tatsächlich an das, was in diesem Hadith ist? Al-Muslim achul Muslim. La yazlimu wa la yuslimu wa la yakhdhulu. Er tut ihm kein Unrecht an und er überlässt ihm nicht seinen Feind oder er übergibt ihm nicht seinen Feind und er lässt ihm nicht im Stich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Muslim im Stich lässt in einer Stelle, wo er seine Hilfe benötigt, wo von seiner Ehre genommen wird und von seinem Wert genommen wird, außer dass Allah ihm in einer Situation im Stich lässt, wo er seine Hilfe subhanahu wa ta'ala benötigt. Wallahi, liebe Geschwister, die Sache schmerzt, wie wir sehen, wie die Menschen, wie die Muslime sich gegenseitig fallen lassen. Die Sache schmerzt, wie wir sehen, dass es die Muslime nicht kümmert, was mit ihren Geschwistern passiert. Die Sache schmerzt, wie wir sehen, dass jeder nur sagt, nafsi, nafsi. Jeder kümmert sich nur mehr um sich selber. Und wallahi, das ist eine Katastrophe. Das ist einer der größten Heimsuchungen, die es überhaupt gibt. Mautul Qulub, dass die Herzen sterben, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah gesagt hat. Ich glaube in Alam al-Muqa'in, wo er sagt, وَأَيُّ دِينٍ وَأَيُّ خَيْرٍ فِي مَنْ يَرَى مَحَارِمَ اللَّهِ تُنْتَهَكْ وَحُدُودَهُ تُضَعْ وَدِينَهُ يُتْرَكْ أَوَدِينُهُ يُتْرَكْ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْغَبُ عَنْهَا وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبِ سَاكِتُ اللِّسَانِ شَيْطَانٌ أَخْرَسْ كما أن المتكلم بالحق شيطان الناطق. Er sagt, und was für Gutes und was für Dien hat derjenige, der sieht, wie Allahs Grenzen missachtet werden und seine Grenzen überschritten werden und von seiner Religion abgelassen wird und von der Sünde seines Gesandten abgewendet wird, während er ein kühles Herz und eine schweigende Zunge hat. Ein stummer Teufel, ein stummer Satan, wie der Sprecher mit der Wahrheit ein sprechender Satan ist. Subhanallah. Und dann sagt er, وَهَلْ بِذْيَةُ الدِّينِ إِلَّا مِنَ الَّذِينَ إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ مَآكِلُهُمْ وَرِيَاسَاتُهُمْ فَلَا مُبَالَاتَ بِمَا جَرَى عَلَى الدِّينِ وَخِيَارُهُمْ الْمُتَحَزِّنُ الْمُتَلَمِّذُ ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في نفسه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. ها؟ Und ist die Heimsuchung des Dienstes nur von denjenigen oder nur von diejenigen, die, wenn sie ihr Essen und ihre Mächte gesichert haben, dann kümmert sie nicht, was über den Dien kommt. Und der Beste von ihnen ist der Traurige, der ein bisschen traurig ist. Oder so tut, als wäre er traurig. Er sagt, von diesen Leuten kommt die Katastrophe über den Dien. Nicht von den Leuten, die gar nichts machen. Nicht von den Leuten, die gar nichts spüren, die sehen und nehmen wahr, was passiert, aber es kümmert sie nicht. Es kümmert uns nicht, was mit Sheikh Omar Abdurrahman passiert. Es kümmert uns nicht, dass ein Gelehrter der Muslime, einer der größten Gelehrter der Muslime von den Amerikanern im Gefängnis ist. Zu 270 Jahre verurteilt. Gefoltert und misshandelt und erniedrigt. Einer der größten Gelehrten des Islams in dieser Zeit, ja, Ibadallah. Dieser Sheikh ist blind, krank, seit 93 im Gefängnis. Wallahi, es ist eine Katastrophe, dass die meisten Muslime nicht einmal wissen, wer Sheikh Omar Abdurrahman ist. Dass die meisten Muslime nicht einmal wissen, was der Fall von Sheikh Omar Abdurrahman ist. So berichtete Washington Post vor ein paar Monaten, vor wenigen Wochen, einer, der die Sachen untersuchen, ja, fürs Gericht und so weiter. Er hat zugegeben in Washington Post, dass er auf ihn Druck ausgeübt wurde. Er sagt unvorstellbaren Druck und Drohungen, damit er gegen Sheikh Omar Abdurrahman belastet und die Beweise gegen ihn, die für ihn sprechen, einfach unter den Teppich kehrt. Und trotzdem ist Sheikh Omar Abdurrahman noch immer im Gefängnis. Sie geben selber zu, dass die Beweise gegen ihn verfälscht wurden, und trotzdem ist er noch immer im Gefängnis. Sheikh Omar Abdurrahman, einer der größten Gelehrten, er war Rektor an der Azhar-Universität. Rektor der Tafsir-Fakultät in Al-Azhar-Universität. Einer der größten Gelehrten. Wo sind diese Leute, die von Sheikh Ibn Baz und Sheikh Ibn Uthaymeen und Sheikh Al-Albani rahimahumullah reden? Und sagen, bezichtigen uns fälschlicherweise, dass wir gegen diese Schuyukh lügen. Wo sind diese Leute? Was ist noch schlimmer? Einen Sheikh gegen einen Sheikh zu lügen oder einer der größten Schiuch im Stich zu lassen. Wo seid ihr von diesem Schiuch? Warum unterstützt ihr diesen Schiuch nicht? Warum nimmt ihr kein Wissen von diesem Schiuch? Da sieht man ganz klar und deutlich, dass diese Leute nur von denjenigen nehmen, die ihnen entsprechen, oder von denjenigen nur nehmen, die Sachen nehmen, die ihnen entsprechen. Ja, aber ein Mujahid, ein Gelehrter, der Mujahid ist, lehnen sie ab. Heute oder gestern kam die Nachricht raus, Allahu A'lam, ob sie richtig ist oder falsch, dass Sheikh Abu Yahya al-Libi, möge Allah Azzawajal ihn bewahren, wenn er am Leben ist, und möge Allah Azzawajal ihn als Shahid akzeptieren, wenn er getötet wurde. Es wurde rausgekommen, oder ist die Nachricht, die Amerikaner haben behauptet, dass der Sheikh getötet wurde. Und es gibt noch immer keine Bestätigung darüber. Warum redet man nicht über Sheikh Abu Yahya al-Libi? Ist das kein Gelehrter? Ist das kein Gelehrter? Warum nehmen Sie kein Wissen von ihm? Ha? Sogar auf der FBI-Seite, ja, wo der Sheikh gesucht wurde, mit Kopfgeld, steht, er ist ein islamischer Gelehrter. Sogar die Kuffar haben anerkannt, dass er ein Gelehrter ist. Ja, Sidi, er ist kein Gelehrter. Er ist ein Talibu Ilm. Warum wird er nicht respektiert? Sheikh Abu Qatada, möge Allah Azza wa Jal seine Gefangenschaft aufheben. Ha? Ist das kein Gelehrter? Hat er kein Islam studiert? Ha? Warum nehmen Sie nicht von ihm? Warum wird er nicht unterstützt in seinem Fall? Er wird ohne Gerichtsurteil, ohne Verurteilung, sogar nach den Kuffar-Gesetzen, nach den Kuffar-Gesetzen und Tarot-Gesetzen, wird er festgehalten. Warum unterstützen diese Leute nicht ihn? Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, fakallahu asra, möge Allah seine Gefangenschaft befreien. Ha? Hat er nicht studiert? Er hat sogar besser studiert und genauso studiert, wie die Schjuch dieser Behaupter vom Wissen. Ha? Er hat auch bei Sheikh ibn Baz studiert und Sheikh ibn Uthaymeen und Sheikh al-Albani. Ha? Hat er von ihnen, Durus war anwesend, hat das mitgemacht, hat sich sogar mehrere von ihnen getroffen und bei anderen, viele, viele andere. Ha? Subhanallah. Ist das so, dass jeder, der ihnen nicht entspricht, einfach abgelehnt wird? Ist das der Adab? Diese Schiuch von denen haben nicht anders studiert als Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi und unsere Schiuch. Vielmehr, unsere Schiuch haben besser studiert als sie. So. Die haben, ihre Schiuch haben, Durus von Sheikh Ibn Baz waren sie anwesend, haben dort gelernt. Bei dem Sheikh Durus, wo jeder anwesend sein kann. Yani, meine lieben Geschwister, lasst euch nicht täuschen von solchen Leuten. Wo hat Sheikh Ibn Baz und Sheikh Ibn Uthaymeen und Sheikh Al-Albani, wo haben die unterrichtet? Ha? Da konnte jeder anwesend sein. Meistens. Ha? So, die haben genauso studiert wie unsere Schjuch. Unsere Schjuch, es gibt sogar Schjuch von uns, die haben direkt bei Großgelehrten studiert. Warum wird nicht von Sheikh Hamoud al-Aqla, al-Shu'aibi, rahimahullah, nicht geredet? Sheikh Hamoud bin Aqla al-Shu'aibi ist in der Stufe, in der gleichen Stufe und der gleichen Generation von Sheikh ibn Baz und Sheikh al-Albani und Sheikh ibn Uthaymeen. Warum reden die nicht von ihm? Habt ihr jemals gehört, dass jemand von denen eine Fatwa von Sheikh Hamoud al-Aqla, rahimahullah, berichtet hat oder übersetzt hat? Nein. Warum? Weil die Fatwa von Sheikh Hamoud al-Aqla nicht ihrem Manhaj entsprechen. Weil Sheikh Hamoud al-Aqla, einer der größten Gelehrten von Arabien, von Jazirat al-Arab, von Al-Qusayl, Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi und Sheikh Abu Qatada gelobt hat und gesagt, das sind Leute des Wissens. Ha? Warum reden Sie nicht von Sheikh, den Namen vergessen, Bouhabza, glaube ich, heißt er in Marokko. Einer der größten Gelehrten in Marokko. Warum nehmen Sie von ihm kein Wissen? Der auch Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi gelobt hat. Und hat gesagt, ja, das was er sagt, ist im überwiegenden Teil richtig. Und die Vollkommenheit ist für Allah Azza wa Jalla alleine. Ha? Warum reden die nicht über diese Schjuch? Warum erwähnen sie diese Schjuch nicht? Warum reden sie nicht von Sheikh Sulaiman al-Alwan? Ha? Die Leute, die uns immer die ganze Zeit fragen und schicken, bei wem habt ihr studiert? Von wem habt ihr gelernt? Von wem habt ihr euer Wissen genommen? Das sind unsere Schjuch. Das sind unsere Schjuch. Und es sind keine unbekannten Schjuch. Sheikh Sulaiman al-Alwan, einer der größten Gelehrten im Hadith, mit dem Bezeugnis der größten Gelehrten. Ha? Und hat bei den größten Gelehrten gelernt. Ha? Möge Allah Azza wa Jalla seine Gefangenschaft aufheben. Von den Gefängnissen der Tawarit von Al-Salul, von Al-Saud. Ha, warum wird über ihn nicht geredet? Ha? Das sind unsere Gefangene, liebe Geschwister. Das sind unsere Schiuch. Das sind die Gelehrten, die wahren Gelehrten, die sich geweigert haben, ha? mit den Regierungen zu arbeiten oder für die Regierungen zu arbeiten. Ha? Warum reden sie nicht über die? Wallahi, die Liste kann lang werden. Sei es den Funkgelehrten oder Talabatul Ilm. Wir haben unsere Gelehrten und wir haben unsere Schiuch. Und wir haben unsere Studenten des Wissens. Sheikh Hani Sibai in UK, in Großbritannien, hat von bekannten Gelehrten in Ägypten gelernt. Aber der wird nicht anerkannt. Nein. Jemand, der gegen die Tawarit spricht, geht nicht. Ha? Sheikh Shakra, einer der größten, Ibrahim Shakra, einer der größten Studenten von Sheikh Al-Albani. Ha? Warum? Und der lange, lange, lange im Irja war und ja, vor Jahren sich von diesem Manhaj abgewendet hat und zugegeben hat, dass Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi und Sheikh Abu Qatada und so weiter recht hatten. Und jetzt einer der stützenden Säulen von diesem Manhaj ist in Jordanien. Warum wird er nicht anerkannt? Als Sheikh Shakra auf ihrem Manhaj war, war er der Größte. Aber als er ihnen widersprochen hat, auf einmal ist er böse und jahil. Seht ihr, wie die Maßstäbe sich verändern? Seht ihr, wie die Maßstäbe sich verändern? Ha? Warum wird nicht von Sheikh Abdul Hakim Hassan hier in Ägypten, warum wird nicht von ihm berichtet? Sheikh Abdul Hakim Hassan, der Islam nachweislich studiert hat, in Universitäten sogar. Ha? Oder der bekannte ist das Sheikh Murjan. Ha? Ein Mujahid, ein Gelehrter. Warum wird nicht von ihm geredet? Sheikh Atiyah, unser Sheikh, möge Allah Azza wa Jal mit ihm barmherzig sein, hat bei den größten Gelehrten in Mauritanien gelernt oder bei vielen Gelehrten in Mauritanien. Warum wird er nicht erwähnt? Sheikh Ahmad Shakir, braucht man nicht so weit zu gehen. Ha? Sheikh Ahmad Shakir, Sie reden von Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Ja, er ist ein großer Gelehrter. Was ist mit Sheikh Ahmad Shakir? Sheikh Al-Albani hat selber gesagt, dass er von den Büchern und Abhandlungen von Sheikh Ahmad Shakir viele Lehren gezogen hat und davon auch viel Nutzen gehabt hat. Sheikh Ahmad Shakir, einer der größten Gelehrten des Hadithes. Ha? Einer der größten Gelehrten in dieser Zeit. Yani, er war der Meister des Hadithes in seiner Zeit. Der Meister. Ha? Warum wird nicht von ihm genommen? Sheikh Ahmad Shakir, rahimahullah, hat yani, die Hadith, Musnad Ahmad, die ganze Buch von Musnad Imam Ahmad, rahimahullah, und andere Bücher, hat er überarbeitet. Ha? Sheikh Ahmad Shakir hat yani, ein kurzes Buch oder ein schönes Buch zusammengefasst oder yani, überarbeitet und erklärt. Ha? Das Buch ist über das Erklären über das Wissen des Hadith, Ilm Musalah al-Hadith. Ha? Dieses Buch hat Ibn Salah geschrieben. Und dann kam Ibn Kathir und hat das überarbeitet oder erklärt. Und dann kam Sheikh Ahmad Shakir und hat das rausgebracht, noch einfacher und noch leichter erklärt. Warum nehmen Sie nicht von Sheikh Ahmad Shakir? Weil Sheikh Ahmad Shakir ihrer Aqida widerspricht und sagt, das ist Irja und das ist so und das ist so und diese Gesetze sind Kufr-Gesetze. Und wer mit diesen Gesetzen regiert, ist ein Kafir. Und weil Sheikh Ahmad Shakir klar und deutlich sich für den Dschihad auf der Seite der Mujahideen war und die Fatwa, die er gegeben hat, nehmen die Mujahideen heute. Warum nehmen Sie nicht von Sheikh? Ibrahim al-Sheikh, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, vor allem sein Text, Tahkim al-Qawanin, wo er diese Gesetze zu Kufr-Gesetze erklärt hat. Ha? Warum nehmen Sie von diesen Gelehrten nicht? Das sind unsere Gelehrten. Ha? Das sind unsere Gelehrten. Und viele, viele, viele andere. Viele andere. Ha? Viele andere Gelehrte. Überall. Warum nehmen Sie nicht von denen? Der Sheikh al-Husseinan war nicht ein bekannter Sheikh, bevor er zum Dschihad gegangen ist. Jetzt auf einmal ist er böse. Ha? Sheikh Muhammad Qutb, hat er nicht an den größten Universitäten in Arabien gelehrt? Warum nehmen Sie nicht von seinen Büchern? Warum übersetzen Sie nicht von seinen Büchern? Der Bruder von Sayyid Qutb alayhi rahmatullah. Ha? Das sind alles unsere Schiuch, unsere Gelehrten. Ha? Die, yani, tatsächlich Wissen hatten. Sheikh Al-Khudir, Sheikh Nasr al-Fadi, Sheikh Al-Khalidi. Das sind Gelehrten. Ha? Und waren anerkannt. Bis sie dann über die Regierung geredet haben. Möge Allah Azza wa Jalla ihre Gefangenschaft von den Gefängnissen der Tawagit befreien in die Tawagit von Al-Saud. Sheikh Abul Munzir al-Shanqiti, Sheikh Al-Athari, Abu Hammam, Sheikh Abul Walid al-Maqdisi, hat er nicht bei Abu Ishaq al-Hawani gelernt? Ha? Und er hat ihn gelobt? Sheikh Abu Nur al-Maqdisi, rahimahullah, hat bei den größten Gelehrten in Ägypten gelernt. Ha? Möge Allah Azza wa Jal mit ihm barmherzig sein. Sheikh Abu Nur al-Maqdisi ist der Sheikh, den Hamas getötet hat, als sie die Moschee von Sheikh al-Islam in Taymiyyah in Gaza bombardiert haben, während die Leute da drinnen sind. Nur weil sie nach Allahs Scharia gefordert haben. Das sind Schiuch, das sind Mujahideen. So, nimmt, und ich weise sie auf eine Liste, wo Sheikh Ayman al-Zawahiri, möge Allah Azza wa Jal ihn beschützen, eine Liste von Gelehrten aufgezählt hat. In seinen Reden und vor allem in seinem Buch At-Tabri'ah, die Freisprechung, hat eine ganz lange Liste von Gelehrten aufgezählt. So, bitte erklärt uns, wer von diesen Gelehrten kein Gelehrter ist. Erklärt uns das. Das sind Gelehrte, die Wahrheit gesagt haben und für die Wahrheit gestanden sind. Wir nehmen von ihnen. Und wir nehmen auch von den Gelehrten, die sie behaupten, dass sie ihre Schiuch sind. Wir nehmen von Ibn Baz, von Ibn Uthaymin, von Ibn Albani, rahimahumullah, wa taqabbalahumullah. Ein Sheikh habe ich noch vergessen, Sheikh Ibn Jibrin, rahimahullah, einer der größten Gelehrten in Arabien. Möge Allah Azza wa Jalla mit ihm barmherzig sein. Warum reden Sie nicht von ihm? Aber Sheikh Ibn Jibrin klar und deutlich gesagt hat, das, was Sheikh Usama, rahimahullah, gemacht hat, war ein Dschihad. Ist ein Dschihad. Und er hat sich geweigert, über Sheikh Usama zu reden. Und die Mujahideen überall unterstützt hat. Sheikh Yusuf Al-Ayari, unser Sheikh, Yusuf Al-Ayari, rahimahullah. Das sind Schiuch, das sind Ulama. So wie die anderen auch Ulama und Schiuch sind. Aber diese waren Mujahideen. Diese waren Leute, die für die Wahrheit gestanden sind. So, wir respektieren diese und wir respektieren diese. Und behaupten die Vollkommenheit und die Unfehlbarkeit für keinen von denen. Für keinen. So haben wir das gelernt. Und das ist die Salafia, die sie die ganze Zeit behaupten, dass sie auf dem Weg der Salaf sind. Wallahi, der Weg der Salaf ist von ihnen frei. Der Weg der Salaf ist von ihnen frei. Weil hätten sie tatsächlich den Weg der Salaf gefolgt, dann wüssten sie, dass einer der ABC von Salaf Weg ist, dass von jedem was genommen wird oder abgelehnt wird, außer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weil er ist unfehlbar. Er ist ma'asum. So, ich sage es klar und deutlich. Wo ist die Unterstützung der Umma, gegenüber diesen Schiuch und gegenüber unseren Gefangenen, die gefangenen Schiuch und die gefangenen Brüdern und gefangenen Schwestern. Wo ist unsere Unterstützung für unsere Schwester Afia Siddiqui? Wallahi, ich sage es mit voller Trauer und mit einem zerbrochenen Herz. Wallahi, wenn einen Hund das passieren würde, was unsere Geschwister gerade passiert in den Gefängnissen, wallahi, die meisten von denen werden 100 und 1000 spenden. Die meisten von denen würden mehr Mitleid haben. Die meisten von denen würden mehr dafür tun. Ummat al-Islam, wie viele Muslime haben wir in Deutschland? 4 Millionen? 5 Millionen? 6 Millionen? Ich weiß es nicht. Ha? Ungefähr. Ha? Wenn jeder nur einen Euro geben würde, wallahi, wir würden die Muslime in Syrien unterstützen können für eine gewisse Zeit. Wir würden unsere Gefangenen unterstützen können für eine lange Zeit. Wir würden die Familien der Gefangenen für eine lange Zeit versorgen können. Und wir würden sehr vieles tun können. Wallahi, meine lieben Geschwister, es ist eine Schande über uns, was da gerade passiert. Es ist eine Schande für uns, dass ein Bruder für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufsteht und diejenigen sich gegen diejenigen stellt, die diejenigen beschützt haben, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschimpft haben und die diejenigen währenddessen geschützt haben. Er hat gegen die ist er vorgegangen, als sie ihn gehindert haben, dass er an diejenigen kommt, die der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beleidigt haben. Es ist eine Schande für uns, dass wir 3.000, 5.000 Euro nicht für ihn sammeln können. Schande. Es ist eine Schande über uns, dass wir unsere Geschwister überall nicht unterstützen. Es ist eine Schande über uns, dass wir hören, dass unsere Geschwister Gerichtsverhandlungen haben und wir nicht hingehen. Und Wallahi, Achi, Wallahi, Uchti, ich sag dir was, ganz egal, was du denkst, ob das, was diese Geschwister getan haben, richtig ist oder falsch. Das tut hier nichts zur Sache. Das tut hier gar nichts zur Sache. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Unsur achaka, waliman au mazluma. Unterstütze deinen Bruder, sei er in Unrecht oder in Recht. Und Allah azza wa jalla sagt im Koran, وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Und wenn sie euch im Namen der Religion um Unterstützung bitten, dann obliegt es euch, dann obliegt es euch zu unterstützen. Jetzt ist nicht die Zeit für Taten. Weil ein Bruder vielleicht was Falsches gemacht hat, heißt es nicht, dass du ihn im Stich lässt. Wo ist unsere Unterstützung für unseren Bruder? Für unser edler Bruder, Arid Uka, Abu Rayyan. Möge Allah Azza wa Jalla seine Gefangenschaft aufheben. Und möge Allah Azza wa Jalla ihn beschützen. Und möge Allah Azza wa Jalla ihn reichlich belohnen. Und möge Allah Azza wa Jalla ihn all seine Sünden vergeben. Und möge Allah Azza wa Jalla jede Zunge abfallen lassen, die über ihn spricht. Wo ist unsere Unterstützung für diesen Bruder? Wo? Warum unterstützen wir ihn nicht? Wo ist unsere Unterstützung für unseren Bruder Ismail, der in Österreich in Gefangenschaft ist und gerade seine Gerichtsverhandlung hat? Möge Allah Azza wa Jalla mit ihm sein und möge Allah Azza wa Jalla ihn beschützen und möge Allah Azza wa Jalla seine Schritte befestigen und möge Allah Azza wa Jalla ihm beistehen, ihm und seine Brüder, die mit ihm sind. Und möge Allah Azza wa Jalla die Tawarit vernichten, die sie eingesperrt haben. Und möge Allah Azza wa Jalla mit ihren Familien sein. Und möge Allah Azza wa Jalla von ihnen das Beste annehmen. Und möge Allah Azza wa Jalla ihre Familie trösten und beistehen. Und möge Allah Azza wa Jalla ihnen Geduld und Standhaftigkeit geben. Wo ist unsere Unterstützung für all diese Geschwister? Wallahi, ich habe vorhin was gehört. Hat mich ein Bruder aus Österreich angerufen. Er sagt, ich war Er ist zu der Verhandlung von den Geschwistern, von den Brüdern hingegangen. Und übrigens in dieser Verhandlung ist auch eine Schwester angeklagt. Ja? Er sagt, er ist hingegangen. Er war der Einzige im Zuschauerraum. Und wisst ihr, meine Geschwister, es gibt ungefähr 40, 50, 60, ich weiß es nicht, 40 bis 50 ungefähr Sitzplätze dort. Wenn du sie nicht befüllst, wenn wir sie nicht befüllen, dann füllt sie ein anderer. Aber ein Kafir, der deinen Bruder fertig macht mit seinen Blicken, und Wallahi, ich spreche das aus Erfahrung, der ihn auslacht. Wallahi, ich habe das erlebt und viele andere Geschwister haben das erlebt. Und wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht. Du schaust in den Zuschauerraum oder in den Zuschauerbereich und wartest nur, dass du einen Blick siehst, der dich stärkt von deinen Geschwistern. Aber deine Geschwister sind zu feige dafür, selbst hinzugehen, obwohl das Wallahi nichts ist. Du wirst dafür nicht angeklagt und weder verfolgt noch irgendwas. Jeder kann zu jeder Verhandlung gehen. Jeder. Das sind ja öffentliche Verhandlungen. Jeder geht hin. Es gibt Leute, die gehen sogar aus Neugier hin. Das kostet nichts. Das macht dir nichts. Ein paar Stunden gehst du hin, unterstützt deinen Bruder damit. Bist da. Erinnerst du ihm an Allahu Akbar. Erinnerst du ihn mit Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und Wallahi, diese Art von Unterstützung ist Pflicht für jeden, der das kann. Weil das ist eine Art von Trost für die Gefangenen. Und so wie, glaube ich, Imam Malik, bin mir jetzt nicht sicher, gesagt hat, der Trost zu den Gefangenen ist verpflichtend übereinstimmend. Wer ist zu ihren Familien gegangen und hat gesagt, seid standhaft? Wer hat die Kinder, jetzt kommt Ramadan, wer hat die Kinder der Gefangenen was gekauft? Und deswegen, Wallahi, fürchtet euch vor dem Dua des Unterdrückten, den ihr Unrecht antut. Fürchtet euch davor. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Schiuch, diese Brüder, diese Schwestern haben eine Pflicht, haben ein Recht über uns. Das ist nicht etwas, was du ihnen gerne gibst. Das ist eine Pflicht, Achi. Das ist eine Pflicht, Ochti. Warum setzt du dich nicht hin einmal in der Woche und schreibst den Gefangenen einen Brief? Ein Brief an alle Gefangene. Mit einem Mausklick, Achi. Subhanallah. Nicht einmal das. Wo sind die Spenden? Unser Bruder Murad braucht ungefähr 4.000 Euro. 4.000 Euro. Wer sammelt sie? Und deswegen rufe ich alle Geschwister auf. Ich rufe alle Geschwister auf. Fürchtet Allah Azza wa Jalla in dem Geld, was er euch gegeben hat. Fürchtet Allah. Und ich rufe sie alle auf, dass sie spenden. Kontaktiert Ansar al-Asir und spendet. Und da ist die Seite. www.ansarul-asir.com. Und die Seite wird eingeblendet. Warum unterstützen wir nicht? Unsere Geschwister, die in Gefangenschaft sind. Wer unterstützt sie? Unsere Geschwister. Ich glaube, unser Bruder Yusuf. Ich glaube, Ocak heißt das. Ja? Ich glaube, das ist dieser Bruder. Und unser Bruder. Und unser Bruder Ismail. Und die anderen Geschwister in Österreich haben am selben Tag Verhandlung. In Berlin und nächste Woche. In Berlin und in Wien. Und es wird, die beide Verhandlungen haben miteinander was zu tun. Es wird eine Live-Schaltung zwischen beiden Verhandlungen geben. So rufe ich alle Geschwister auf und vor allem die Brüder. Ich rufe die Brüder auf, geht hin. Steht euren Brüdern bei. Steht euren Brüdern bei. Sitzt nur hin. Du brauchst gar nichts zu machen. Sitzt nur hin. als unsere Schwester Umm Sayfillah al-Ansariya Gerichtsverhandlung hatte. Der erste Gerichtsverhandlungstag waren sehr viele Brüder da. Und die Schwester schrieb danach, Wallahi, das hat mich sehr gestärkt. Das hat mich sehr gestärkt. Und das hat mir sehr viel Mut gegeben. Und ich fühlte mich sehr, sehr, sehr stark. Und mein Herz. Und mein Herz war mit Freude gefüllt. Und jede Angst ist von mir weggegangen. Dann am zweiten Verhandlungstag waren es weniger Brüder da. Am dritten noch weniger. Am vierten war nur noch einer da. Oder am fünften oder am sechsten, egal jetzt. Am dritten sogar war nur noch ein Bruder da. Und dann kam niemand mehr. Sie sagt, ich fühlte mich sowas von schwach und traurig. Hört man mich? Hört man mich, inshallah? Weil diese Plätze letztendlich durch Kuffar gefüllt wurden, die sie verachtet haben, die sich die Schadenfreude darüber hatten, wie diese Geschwister in Fesseln geführt werden. Meine Geschwister, unterstütze deinen Bruder nur mit ein bisschen Zeit. Selbst nur mit ein bisschen Zeit. Unterstütze deinen Bruder, selbst mit ein wenig Geld. Und deswegen starten wir bi'idhnillahi azza wa jal. Wir starten bi'idhnillahi azza wa jal eine Spendenaktion. Oder die Brüder von Ansar al-Asir besser gesagt. Die starten eine Spendenaktion für den Bruder Murad. Für die Anwaltskosten für ihn. Und wir starten eine Spendenaktion. Eine Ramadan-Spendenaktion für unsere für die Kinder unserer Gefangenen und ihre Familien, dass sie ein Geschenk bekommen können. Wir starten eine Spendenaktion für diese Kinder und für ihre Frauen und für die Gefangenen selber. Und wir bitten alle Geschwister, vor allem, wir machen sie auch darauf aufmerksam, dass wir bi'idhnillahi azza wa jalla eine Ramadan-Aktion machen wollen für die Gefangenen. Eine Ramadan-Aktion machen wollen für die Gefangenen, dass sie Briefe bekommen jeden Tag, bis Ende Ramadan. Briefe, die sie stärken, die ihnen Mut geben. Das ist wichtig, meine lieben Geschwister. Das ist wichtig. Und ich bitte die Geschwister, inshallah azza wa jal, dass sie Ideen dafür schicken. Was kann man da machen? Welche Texte kann man da schicken? Und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die kannst du von zu Hause aus tun. Das sind Sachen, die kosten nicht viel. Kosten ein paar Briefmarken. Ein paar Blätter. Ein bisschen Tinte. Fertig ist die Geschichte. Ein bisschen Zeit. Ein paar Euros. Ja, Achi, wenn jeder von uns 20, 10 Euro im Monat schickt. 5 Euro. Dann wird das viel ausmachen. Rechnet einmal, nur die Leute, die hier im Raum sind, nur die heute, nur diese Leute, die hier im Raum sind, 44 Personen, mashallah, 45 jetzt sind es geworden. Ja? Rechnet einmal, wenn jeder von diesen 45 Leuten, jeder nur 10 Euro im Monat, 10 Euro, ja? Spendet. Nur 10 Euro. Subhanallah. Und die haben die Geschwister an Ansar al-Asir zu spenden, geht über PayPal, geht, die haben auch ein Konto, man kann sie kontaktieren und die Kontonummer davon geben. Und es geht auch über andere Wege, da kann man persönlich übergeben und so weiter und so fort. So, bitte meine lieben Geschwister, ich möchte nicht lange am Mic bleiben. Ich bitte euch, meine lieben Geschwister, kann man mich hören? Ich bitte euch, meine lieben Geschwister, spendet für eure Geschwister. Seit nächste Woche, die Termine werden bi'idhnillahi azza wa jal auf Ansar al-Asir Seite und in Facebook bekannt gegeben. Geht zahlreich hin. Das heißt, wer extra nach Berlin gehen kann, der soll hingehen. Geht hin, macht nichts. Geht nur hin. Ja? Faltet euch ruhig, geht rein, unterstützt euren Geschwistern. Nur, macht Dua für unsere Geschwister, macht Dua für unser Bruder. Abdul Malik, der Bruder, der Ehemann von unserer Schwester, Musayf Allah al-Ansari, Fritz Gelowitz. Macht Dua für unser Bruder, Abdullah, Daniel Schneider. Macht Dua für unser Bruder Abu Adam, Abu Talha, Adam Yilmaz. Das sind Brüder, das sind edle Brüder. Wallahi, liebe Geschwister, das sind edle Brüder. Wallahi, ihr würdet weinen, wenn ihr diese Brüder kennenlernt. Das sind, wallahi, diese Brüder. Und wallahi, ich spreche aus Erfahrung, ich kenne diese Brüder. Ich habe Briefkontakt mit ihnen gehabt im Gefängnis. Nicht, dass sie mir jetzt was anhängen. Ja? Ich habe Briefkontakt mit ihnen im Gefängnis gehabt. Und wallahi, das sind sehr edle Brüder. Das sind sehr edle Brüder, wallahi. Vor allem diese Brüder, diese drei. Abdullah und Abdul Malik und Abu Talha. Abu Talha, unser Bruder, Adam Yilmaz, wallahi, er schrieb mir einmal, und ich habe so das Gefühl gehabt, dass dieser Brief Tränen tröpfelt. Er sagte, wo sind diese ganzen Brüder, mit denen ich so fett war? Keiner kommt, keiner besucht, keiner fragt, keiner schickt einen Brief. Keiner macht Dua, nichts. Warum unterstützen wir diese edlen Brüder nicht? Dieser Bruder Abdullah, Daniel Schneider, wallahi, es ist so ein edler Bruder und so denke ich über ihn und so bin, yani, rechne ich, dass er bei Allah so ist, inshallah. Er ist ein sehr gottesfürchtiger Bruder. Sehr. Er fürchtet Allah bei jedem Schritt. In jedem Brief waren Fragen, islamische Fragen. Darf ich das machen? Darf ich das machen? Über die kleinsten Sachen, wallahi. Über die kleinsten Sachen hat er sich Sorgen gemacht, wo einer von uns nicht einmal darüber nachdenkt. Der unser Bruder, Abdul Malik, der Ehemann von unserer Schwester, Musayf Allah al-Ansari, ist auch ein edler Bruder. Ein sehr edler Bruder. Mit viel Adab und viel Akhlaq. Und viel Scham. Diese Brüder, meine lieben Geschwister, die haben fast 3 Jahre oder mehr als 3 Jahre Isolationshaft hinter sich. Isolationshaft, ihr wisst nicht einmal, was Isolationshaft ist. Isolationshaft bedeutet kein Kontakt zur Außenwelt. Kein Kontakt, weder mit Gefangenen noch mit freien Menschen. Gar nichts. Fürchtet Allah Azza wa Jal für diese Geschwister. Arbeitet dafür, dass sie befreit werden. Es ist Pflicht. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, Fukkul Aani. Befreit den Gefangenen. Ya Achi, subhanallah. Der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt im Koran, wa yut'aymuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Sie speisen das Essen, obwohl sie es lieben, einen Armen, einen Weisen und einen Gefangenen. Welcher Gefangene ist hier gemeint? Ein Kafir. Ein Kafir, Achi, das bei den Muslimen gefangen ist. Allah befahl die Barmherzigkeit mit ihm. Oder zu ihm. Und dass man gütig zu ihm ist. Wie ist es dann mit unseren Gefangenen? Wie ist es dann mit unserem Sheikh Khalid al-Rashid? Wie ist es dann mit Sheikh Omar Abdurrahman und Sheikh Abu Qatada und Sheikh Suleiman al-Alwan? Wie ist es dann mit Sheikh Nasr al-Fahd? Sheikh Nasr al-Fahd wurde vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen oder vor einer Woche, ich weiß es nicht genau, wurde zu Gericht schleifend auf den Boden geführt. Eine Strecke, eine lange Strecke mit dem Auto. Sie haben aus dem Gefängnis rausgezerrt, auf den Boden geschleift. Sie haben 3 Monate an einen Sessel gebunden. Sie haben sogar verboten, auf die Toilette zu gehen. Das sind unsere Gelehrten, Ibadallah. Geht und fragt Sheikh al-Haddushi, Sheikh Omar al-Haddushi, unser Sheikh Omar al-Haddushi, möge Allah Azza wa Jal ihn befestigen, fragt ihn, was mit ihm war. Fragt Sheikh al-Kittani und Sheikh Abu Hafs al-Maghribi, was mit ihnen war in Marokko. Fragt und schaut und kümmert euch, das ist Ummah, das ist deine Ummah. Wer kümmert sich um die Ummah, wenn du nicht kümmerst? Wer erhebt die Moral der Gefangene, wenn wir das nicht tun? Unsere Geschwister in Guantanamo, unsere Brüder in Guantanamo, wer kümmert sich um sie? Wer hat als letztes Dua gemacht für unser Sheikh und Bruder Khalid Sheikh Mohammed gemacht? Ha? Und die anderen Brüder? Subhanallah. Wer? Die drei Brüder, Khalid Sheikh Mohammed und die zwei Brüder, subhanallah, ich habe die Namen von ihnen jetzt vergessen. Ha? Edle Brüder, Mujahideen, Atqiya, Aswiya. Ha? Ramzi bin Sheba und Khalid Sheikh Mohammed und noch ein Bruder. Die Brüder, die in Guantanamo sitzen. Die Brüder, die in Irak sitzen. Die Brüder, die in Syrien sitzen. Die Brüder, die in Libanon sitzen. Wir haben einen Bruder, der stammt aus Deutschland, der ist in Gefangenschaft im Libanon. Seit Jahren. Wer hat sich um ihn gekümmert? Subhanallah. Das sind unsere Brüder, meine Geschwister. Wer hat sich um unsere Schwester, um Ubaida, hier in Belgien neben euch gekümmert? Malik al-Arud, die Witwe eines Shahids, und dann hat sie geheiratet, die Ehefrau eines Mujahids und eine Mujahida, eine Sabira. Ihr habt alle gelesen, und wer nicht gelesen hat, kann nachgucken, was mit ihr in ihrer Gefangenschaft passiert. Unsere Schwestern Hel, Seir und so weiter und so fort. Was ist mit dieser Schwester? Was ist mit dieser Schwestern? Was ist mit unseren Geschwistern in Syrien? Was ist mit unseren Geschwistern in Jordanien? Was ist mit unseren Geschwistern überall? Überall. So sagte der Dichter auf Arabisch: "Anna nazartu ila al-Islam fi baladin wajadtuhu kat-tayr maqsus al-janahani." Egal wo ich gucke auf den Islam in einem Land, finde ich ihn wie ein Vogel, dessen Flügel abgeschnitten wurden. La ilaha illallah. Das sind unsere Geschwister. Ja, kommen noch unsere Schwestern in der UK. Ha? Zwei Schwestern sind in UK in Gefangenschaft. Zwei. Die Witwe von Mohammed Sadiq Khan, meines Wissens nach, möge Allah Azzawajal mit ihm barmherzig sein, und die unsere Schwester, die auch in Gefangenschaft ist. Wer kümmert sich um sie? Wer kümmert sich um Sheikh Abu Hamza al-Masri? Wer kümmert sich um Sheikh Adil Abdel Majid? Und so weiter und so fort. Khalid al-Fawaz und. Naam, der dritte in Guantanamo ist Abu Ubaida. Barakallahu fik, akhi. Ja? Deswegen sage ich ganz klar und deutlich: Die Pflicht, die dir näher ist, ist noch verpflichtender als die Weite. So, an alle Geschwister in Deutschland und an alle Geschwister in Österreich: Jeder, der hingehen kann zur Gerichtsverhandlung nächste Woche, ich weiß nicht, wann das ist, es wird inshallah bekannt gegeben. Jeder, der hingehen kann, soll das machen. Ja? Unterstützt euren Geschwistern dort und tröstet sie. Selbst nur mit eurer mit eurem Beisein. Okay. Subhanallah. Jetzt gerade habe ich erfahren. La hawla wa la quwwata. Hört zu, was eure Geschwister und eure Brüder, die im Gefängnis sind, in Deutschland euch sagen. Hört zu, wer noch einen Herzen hat, soll das hören. Die Brüder sind in tiefster Trauer. Sie sagen, es ist nicht schlimm, dass uns niemand schreibt. Es ist nicht schlimm, daran haben sie sich schon gewohnt. Aber warum fragen sie nicht nach uns? Warum fragt keiner nach uns? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Warum fragt keiner nach dem Bruder Abdullah Daniel Schneider? Warum fragt keiner nach dem Bruder, der Ehemann von Umm Sayfillah al-Ansariya, Abdul Malik, Fritz Gelowitz? Warum fragt keiner nach Abu Talha, Adi Milmaz? Warum fragt keiner nach Arid Uka, Abu Rayyan. Warum fragt keiner nach Murad? Der Bruder Murad, möge Allah Azzawajal ihn beschützen. Und all die anderen. Warum fragt keiner nach Alim Nasir? Warum fragt keiner nach Isa al-Khattab? Warum fragt keiner nach den Yusuf, Ocak? Warum fragt keiner nach den restlichen Geschwistern? Ich brauche ihre Namen gar nicht aufzuzählen. Ha? Warum fragt keiner nach Ismail? Ha? Warum, warum, warum? Unser Bruder. Es gibt einen Bruder in Österreich. Dieser Bruder ist Muslim geworden im Gefängnis. Und dann kam er wieder ins Gefängnis wegen einer Islamsache. Wisst ihr, zu was sie ihn verurteilt haben? Und diese Geschichte habe ich schon einmal erlebt. Und einmal erzählt. Ha? Er heißt Abdullah. Dieser Bruder heißt Abdullah. Und ich kenne seinen vollständigen Namen. Und wenn sein Zustand so weitergeht, werde ich seinen vollständigen Namen, inshallah, veröffentlichen. Dieser Bruder wurde wegen einer Sache dann gefangen genommen. Sie sagen, weißt du nicht, dass das, was du gemacht hast, verboten ist? Er sagte, nach der islamischen Scharia ist es nicht verboten und ich akzeptiere nur die islamische Scharia. Wisst ihr, und Uqsim Billah, das hat er mir nicht erzählt, das hat mir der Anwalt erzählt. Wisst ihr, was diese Hündin, diese Richterin im Gerichtssaal ihm sagt? Durch wem hast du Islam angenommen? Durch Abu Usama al-Gharib? Er sagt ja, was tut hier das zur Sache? Sie sagt und schreibt dann in ihrem Urteil, seine Konvertierung zum Islam zeigt eine Persönlichkeitsstörung bei ihm. Und wisst ihr, zu was sie ihn verurteilt hat? Uqsim billah, das passiert. Wallahi, das passiert. Sie hat ihm, wie nennt man das in Deutschland, Maßnahme gegeben. Sie hat ihm eine Maßnahme gegeben. Einweisung in eine Anstalt für, wie sagt man da? Einweisung für eine Anstalt für Rechtsabnorme oder Verrückte, Jan. Ha? Rechtsbrecher. Ha? Geistesgestörte. Er befindet sich in der Psychiatrie. Er hat keine Haftzeit, meine lieben Geschwister. Das ist noch schlimmer. Er kann ein Jahr bleiben, er kann auch 50 Jahre bleiben. Bis ein Tarot, ein Kreuzzügler, entscheidet, dass er rauskommt. Und sie pumpen ihn mit Medikamenten voll. Sie erlauben ihm nicht einmal ein Koran. Mit der Begründung, sie wollen nicht, dass er sich in seine koranische Welt versinkt. Sie wollen ihm erst so gesund erklären, wenn er sich zu Kafir erklärt. Wenn er sich erklärt, dass er kein Muslim mehr ist. Wallahi, meine Geschwister, das passiert. Wallahi, Brüder und Schwestern schwören das bei Allah, dass ihnen die Abtrünnigkeit in den Gefängnissen in Deutschland und in Österreich und so weiter fast gezwungen wird. Und alle möglichen Lockerungen. Wenn sie das machen. Subhanallah. Das sind unsere Brüder. Das sind unsere Geschwister. So, wer unterstützt sie? Ihr braucht nicht einmal Geld zu bezahlen, um die Briefe zu schicken. Die Brüder von Ansar al-Asir übernehmen das schon für euch. Unterstützt jeder, wie er kann. Und jeder kann. Jeder kann. Wer hebt seine Hand für Dua? Wer sagt, ja Rab, unterstütze unser Bruder Abdulmalik Fritz Gelowitz. Unterstütze unser Bruder Abdullah Daniel Schneider. Unterstütze unser Bruder Abu Talha Adem Yilmaz. Unterstütze unser Bruder Alim Nasir. Unterstütze unser Bruder Isa al-Khattab. Unterstütze unser Bruder Yusuf Ocak. Unterstütze unser Bruder. All die Brüder. Arid Uka, Abu Rayyan. Unterstütze unser Bruder Ismail. Unterstütze all diese Brüder. Warum erwähnt ihr sie nicht? Seid ihr schon tot? So, ich erkläre, bi'idhnillah. die Spendenaktion für unsere Geschwister für eröffnet und bitte alle Geschwister, dass sie daran teilnehmen. Jeder, wie er kann. Überweise geistig abnorme Rechtsbrecher. Barakallahu fik. Ja? Jeder überweist. Selbst wenn nur ein Euro. Jeder überweist selbst nur ein Euro. Das wirst du können. Und wenn du nicht kannst, dann schreib Briefe. Meine Geschwister, wir müssen unserem Bruder Murat beistehen. Wir müssen unser Bruder Yusuf beistehen. Wir müssen unser Bruder Ismail beistehen. Das sind unsere Geschwister. Das sind unsere Brüder. Die haben jetzt Verhandlungen. Die brauchen Geld. Die brauchen das, die brauchen das. Wir müssen ihnen beistehen. Sonst wird uns Allah eines Tages im Stich lassen, wo wir seine Unterstützung brauchen. Sonst wird Allah ein anderes Volk statt uns ersetzen. Und wir schaden ihm keineswegs. Und wenn du spendest, Wallahi, du kaufst dich nur selbst vom Feuer los. Du kaufst dich nur selbst vom Feuer. So, wer kauft sich frei vom Feuer? Wer kauft sich frei vom Feuer? Achtet darauf, meine Geschwister. Achtet darauf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, fürchtet das Feuer, meidet das Feuer, selbst mit einer Hand, mit der Spenden yani von einer halben Dattel. Subhanallah. Und verachte nie was Gutes, auch wenn es so klein ist. So bitte ich Allah azza wa jal, dass er unsere Herzen eröffnet, damit sie unsere Geschwister unterstützen. So bitte ich Allah azza wa jal, dass er unsere Geschwister beisteht. O Allah, stehe unseren Geschwistern bei. O Allah, stehe unseren Geschwistern bei. O Allah, stehe unseren Geschwistern bei, die in Gefangenschaft ist. O Allah, hebe die Gefangenschaft von ihnen ab. O Allah, hebe die Gefangenschaft von ihnen auf. O Allah, befreie unser Sheikh Omar Abdurrahman. O Allah, befreie unser Sheikh Abu Qatada. O Allah, befreie unser Sheikh Suleiman Al-Alwan. O Allah, befreie unser Sheikh Abu Muhammad Al-Maqdisi. O Allah, befreie unser Sheikh Nasser al-Fahd wal-Khalidi. O Allah, befreie unser Sheikh Nasser al-Fahd wal-Khalidi. O Allah, befreie unser Sheikh Abu Hamza al-Masri. O Allah, befreie Sheikh Abu Hamza al-Masri. O Allah, befreie unsere Sheikh überall, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unsere Brüder, ya Rabbi al-Alamin, die in Gefangenschaft ist, die in Gefangenschaft sind. O Allah, befreie unser Bruder, Abdul Malik, Fritz Gelowitz, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder. O Allah, befreie unser Bruder. Abdullah Daniel Schneider, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder Eis al-Khattab und Abu Talha, Adem Yilmaz und unser Bruder Murad und unser Bruder Yusuf und all unsere Brüder, die in Deutschland im Gefängnis sind, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, O Allah, befreie sie, ya Rabbi al-Alamin. Befreie unsere Brüder, ya Rabbi al-Alamin. Befreie unsere Brüder, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder Abdul Malik Fritz Gelowitz. Und befreie unser Bruder Daniel Schneider, Abdullah. Und befreie unser Bruder Abu Talha Adem Yilmaz. Und befreie unser Bruder Isa al-Khattab. Und Alim Nasir. Und Arid Uka Abu Rayyan. O Allah, befreie unser Bruder Arid Uka Abu Rayyan. O Allah, befreie unser Bruder Arid Uka Abu Rayyan. O Allah, befreie unser Bruder Abdul Qadir. O Allah, befreie unser Bruder Abdul Qadir. O Allah, befreie unser Bruder Abdul Qadir. O Allah, befreie unser Bruder überall, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder Isa al-Khattab. O Ismail. Allahumma fukka asra Ismail. Allahumma fukka asra Ismail. Allahumma fukka asra Ismail. O Allah, befreie unsere Schwester, Umm Ubaida, Malik al-Arud, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder und Sheikh Khalid, Sheikh Muhammad, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder und Sheikh Khalid Sheikh Muhammad, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unser Bruder Abu Ubaida und unser Bruder Ramzi bin Sheba und alle die restlichen Brüder in Guantanamo, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie sie, befestige ihre Herzen. O Allah, befreie alle Brüder, egal wo sie sind in Gefangenschaft, ya Rabbi al-Alamin. Befreie sie, ya Rabbi al-Alamin. Befreie unsere Brüder in Frankreich und befreie unsere Brüder in Belgien und befreie unsere Schwester und unsere Brüder, unsere Schwestern und unsere Brüder in England, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, befreie unsere Brüder Brüder in Italien. O Allah, befreie unsere Brüder in Arabien. O Allah, vernichte die Königsfamilie in Arabien, ya Rabbal Alamin. O Allah, vernichte diese Tawagit, ya Rabbal Alamin. O Allah, sie haben Unheil auf der Erde gestiftet. Sie haben die Amerikaner gegen unsere Brüder unterstützt. Sie haben deine Scharia mit den Füßen getreten. O Allah, vernichte sie, ya Rabbal Alamin. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا والله lasse die Zunge von Khalid 555 abfallen ya rab al alamin والله lasse seine Zunge abfallen ya rab al alamin والله lasse seine Zunge abfallen ya rab al alamin والله lasse die Zungen von ahl al bidah abfallen ya rab al alamin والله beschütze unsere Schwester Umm Sayfillah al Ansariya والله beschütze unsere Schwester Umm Sayfillah al Ansariya والله jeder der über unsere Brüder oder über unsere Schjuch oder über unsere Schwestern redet. O Allah, lasse seine Zunge abfallen und lasse seinen Atem ersticken, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, vernichte die Königsfamilie Al-Salul, Al-Saud, ya Rabbi al-Alamin. O Allah, vernichte sie. O Allah, vernichte sie. O Allah, vernichte sie. Allahumma alayka bihim. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma munzil al-kitab. Sari'a al-hisab. Mujri al-sahab. Ihzimhum wansurna alayhim ya Rabbi al-Alamin. Allahumma akhrijhum ila al-shawari'i. صرعا ومجانين يتلاعب بهم صغار المسلمين والله لسي والله لسي unsere Hände gefangen fallen يا رب العالمين والله لسي unsere Hände gefangen fallen يا رب العالمين damit wir über sie dein Urteil durchführen يا رب العالمين والله فنيخت حسني مبارك والله فنيخت حسني مبارك والله فنيخت حسني مبارك اللهم gewähre ihm einen langsamen Tod bei jeder Sekunde er einen langsamen und unmöglichen Schmerzen erlebt ya rabbal alamin vernichte ihm und vernichte seine Söhne und vernichte seine Frau und vernichte seine Mitarbeiter und vernichte seine Minister o Allah vernichte jeden Tagut überall ya rabbal alamin o Allah vernichte jeden Tagut überall ya rabbal alamin o Allah vernichte Merkel o Allah vernichte Merkel o Allah vernichte Merkel. O Allah, vernichte Merkel und ihre Armee und ihre Ministern und ihre Anhänger, ja Rabbal Alamin. O Allah, vernichte die Pro-NRW. O Allah, vernichte die Pro-NRW. O Allah, vernichte die Pro-NRW. O Allah, lasse die Pro-NRW in unsere Hände fallen, ja Rabbal Alamin. O Allah, gewähre uns die Macht über die Pro-NRW, ja Rabbal Alamin. O Allah, gewähre uns die Macht über Zahid Khan, ja Rabbal Alamin. O Allah, vernichte. O Allah, vernichte Zahid Khan. O Allah, vernichte Zahid Khan. O Allah, vernichte Zahid Khan, ya Rabbal Alamin. O Allah, vernichte die Königin von England und ihre Ministern, ya Rabbal Alamin. O Allah, vernichte Sarkozy und den folgenden Präsidenten, ya Rabbal Alamin. Vernichte alle Präsidenten, ya Rabbal Alamin, die deine Diener bekämpfen, ya Rabbal Alamin. O Allah, vernichte die Regierung von Pakistan. O Allah, vernichte die Regierung von Pakistan. O Allah, vernichte die Regierung von Pakistan. O Allah, wenn dein Diener und der Mujahid Abu Yahya al-Libi als Shahid gefallen ist, so Allah, gewähre ihm die Stufe der Shuhada, ya Rabbal Alamin. Und lass uns mit ihm versammeln in Jannatul Firdaus al-A'la, ya Rabbal Alamin. O Allah, Allahumma aghfir lahu warham, wa'afihi wa'afu anhu, wa'krim nuzulahu wa'sa' mudkhalah. O Allah, gewähre unser Sheikh, O Allah, gewähre unser Sheikh Atiyatullah die Shahada, ya Rabbal Alamin. Gewähre ihm die Stufe der Shahada. O Allah, vergebe uns unsere Nachlässigkeit gegenüber ihm, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass uns von den besten Studenten, die er hatte, sein, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass uns von den besten Studenten sein, die er hatte, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass mich von den besten Studenten sein, die er hatte, ya Rabbal Alamin. O Allah, sei barmherzig mit unser Sheikh Yusuf Al-Ayari. O Allah, sei barmherzig mit unser Sheikh Yusuf Al-Ayari. O Allah, sei barmherzig mit unser Sheikh Yusuf Al-Ayari. O Allah, nehme ihn an. O Allah, nehme ihn an. O Allah, nehme ihn an. O Allah, nehme ihn an als Shahid, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass mich von den besten Studenten sein, die er hatte, ya Rabbal Alamin. O Allah, lass uns von denjenigen sein, die sein Wissen verbreiten, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. O Allah, vernichte die dänische Regierung. Oh Allah, vernichte die dänische Regierung. Oh Allah, vernichte Kurt Westerwald. Oh Allah, vernichte Kurt Westergaard. Oh Allah, vernichte Kurt Westergaard. Oh Allah, gewähre uns die Macht über ihm. Oh Allah, gewähre uns die Nacht über ihm. Oh Allah, gewähre uns die Macht über ihm. Oh Allah, gewähre uns die Macht über ihm. Ja, Rabbal Alamin. Oh Allah, vernichte die dänische Regierung und die dänische Bevölkerung und rette unsere Geschwister von mitten ihnen. Ja, Rabbal Alamin. Oh Allah, vernichte Obama. Oh Allah, vernichte Obama und seine Regierung und seine Soldaten. Ja, Rabbal العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم اسقط طائراتهم ودمر دباباتهم واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا والله Sie haben Unheil auf der Erde gestiftet. So vernichte sie, ja Rabbil Alamin. Befreie unsere Geschwister in Guantanamo. Befreie unsere Schwester Afia Siddiqui und unsere Schwester Mu'abida Malik Al-Arud. Oh Allah, befreie sie, ja Rabbil Alamin. Oh Allah, befreie sie, ja Rabbil Alamin. Oh Allah, befreie sie, ja Rabbil Alamin. Oh Allah, befreie unsere gefangenen Schwestern in Arabien und Jordanien, ja Rabbil Alamin. Oh Allah, befreie unsere Brüder, die gefangen sind in Jemen, ja Rabbil Alamin. Allahumma ansur al-Mujahideen fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur al-Mujahideen fi sabilika fi kulli makan. Oh Allah, lass die Mujahideen überall siegen, ja Rabbil Alamin. Allahumma ansur al-Mujahideen fi Afghanistan wa Waziristan. وكشمير والصومال ودولة العراق الإسلامي والمغرب الإسلامي أو الله لاس أنزل Geschwister siegen in Philippinen يا رب العالمين أو الله لاس أنزل Geschwister siegen in Philippinen يا رب العالمين لاس siegen in صوماليا لاس siegen in باكستان وزيرستان وكشمير وأفغانستان ودولة العراق الإسلامية والمغرب الإسلامي وإبرال يا رب العالمين والله لاس unsere Geschwister siegen in Mali يا رب العالمين والله لاس unsere Geschwister siegen in Azawad يا رب العالمين والله لاس unsere Geschwister siegen in Nigeria والله لاس unsere Geschwister siegen in Nigeria والله لاس unsere Geschwister siegen in Europa والله لاس unsere Geschwister siegen in Europa والله لاس unsere Geschwister siegen in Europa يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا واسع مدخلنا اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Bevor ich inshallah abschließe, möchte ich hier, ich habe gerade bekommen, zwei Sachen. Erstens einmal die Verhandlung von unseren Geschwistern nächste Woche ist am 15. Juni. Und die zweite Sache, unsere Brüder in der pakistanischen Taliban, habe ich jetzt gerade bekommen, bestätigen und sagen, Sheikh Abu Yahya Libi wurde nicht getötet. Ja, und wir warten noch auf eine eindeutige Stellungnahme von den anderen Geschwistern. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Verzeiht mir, dass ich lange gemacht habe. Möge Allah عز وجل uns vergeben. لا إله إلا الله. Möge Allah عز وجل mit euch sein. Möge Allah عز وجل von euch annehmen und von mir annehmen. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.